Am 13. April gab es im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Zeremonie zur Verleihung des Titels Doktor der Sozialpolitologie der TVRK an die Juche-Ideologie-Anhänger. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Delegationen der Juche-Ideologie-Studienorganisationen und Delegierten wie der Ratsvorsitzende des Internationalen Juche-Ideologie-Instituts Ramon Jiménez-López, die zum Tag der Sonne die TVRK besuchen. Nach dem Verlesen der Beschlüsse des staatlichen Verleihungskomitees für akademische Titel und Grade der TVRK wurde dem Vorsitzenden der thailändischen Juche-Ideologie-Studienorganisation Song Chit Phulap und dem Vorsitzenden der Songun-Politik-Studiengruppe der Universität Bandundu der Demokratischen Republik Kongo Roland Bille Mukelenge der Titel Doktor der Sozialpolitologie verliehen. Diese Personen unternehmen große Anstrengungen für die Forschung und Verbreitung der Juche-Ideologie.